ganz wie ihr eigener. Man muss das Beste machen aus ihrem Bericht. Auf jeden Fall ist dies Jacob Flanders im Alter von 19 Jahren. Es führt zu nichts, die Leute ganz einschätzen zu wollen. Man muss aus Andeutungen lesen und nicht aus dem, was gesagt oder getan wird. Wer? Sagte die Dame, die ihren Sohn besuchte. Doch weil sich eine große Menschenmenge auf dem Bahnsteig drängte und Jacob schon weg war, blieb ihr Satz in der Luft hängen. Und da sie das ganze Wochenende lang nur junge Männer um sich herum sah, verschwand der Reisegefährte sehr bald vollkommen aus ihrem Gedächtnis. Wie die gebogene Haarnadel, die ein Kind in den Wunschbrunnen wirft, kurz im Strudel wirbelt und dann für immer verschwindet. Virginia Woolf, Jacobs Zimmer. Aus dem Englischen von Gabi Hartl. Teil 1, Scarborough und Cambridge. Mit Friedhelm Ptock, Britta Hammelstein, Wiebke Puls, Silvana Krapatsch, Caroline Ebner, Sabine Kastius, Hans Krämer, Benedikt Lückenhaus, Alexander Lückenhaus, Stefan Merki, Annette Paulmann und Andrea Wenzel. Komposition Jakob Diehl, Bearbeitung Gabi Hartl. Ton und Technik Markus Huber, Susanne Herzig, Jean Schimczak. Regieassistenz Stefanie Ramp, Jasmin Schäffler. Regie Katja Langenbach. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion Katharina Agathos. Die nächste Folge des Hörspiels Jacobs Zimmer bringen wir am kommenden Sonntag. Wie angekündigt, schildert nun Mira Alexandra Schnoor das Leben der Schriftstellerin Virginia Woolf. Sehr, sehr unviktorianisch. Virginia Woolf, Pionierin der literarischen Moderne. Von Mira Alexandra Schnoor. Ich laufe herum und denke mir Sätze aus, erfinde Szenen. Bin, kurz gesagt, mitten in der größten Verzückung, die ich kenne. Szenen zu erfinden, Sätze zu schreiben, war für Virginia Woolf nicht nur die größte Freude, es war die Grundlage ihres Seins. Sie definierte sich darüber und nutzte es als eine Überlebensstrategie. Bereits als Kind erzählte sie ihrem Vater fantasievolle Geschichten und schrieb mit ihren Geschwistern Artikel für eine Familienzeitung. Ich habe das Gefühl, dass ich beim Schreiben etwas tue, das notwendiger ist als alles andere. Ihr Schreiben ist verknüpft mit den Brüchen und Kämpfen, die ihr selbst bestimmten, mit den familiären Erinnerungen, Normen und Zwängen, mit den Erfahrungen von Verlust und Missbrauch, mit der Angst vor seelischem Zusammenbruch und Wahnsinn. Virginia Woolf litt wahrscheinlich an einer bipolaren Störung. Sie war manisch-depressiv. 5-mal in ihrem Leben hatte sie schwere Krankheitsschübe, verbunden mit Suizidabsichten. Ein Leben lang hatte sie Angst davor, wahnsinnig zu werden. Gegen ihre Ängste, gegen psychische und körperliche Schmerzen schrieb sie an und schuf in den 59 Jahren ihres Lebens ein Werk von immenser Fülle. 10 Romane, zahlreiche Erzählungen, über 800 Essays und Artikel, eine mehrere Bände füllende Korrespondenz, 5 umfangreiche Tagebücher. Geboren wurde Virginia Stephen, wie sie vor ihrer Heirat hieß, am 25. Januar 1882 in London. Ihre Mutter, Julia Stephen, war der Inbegriff einer viktorianischen Dame der gehobenen Klasse. Sie stellte das Rollenbild ihrer Zeit nicht nur nicht in Frage, sondern sie widersetzte sich auch vehement den zaghaften Versuchen von Frauen, ein wenig mehr an Gleichberechtigung zu erlangen. Eine Schulausbildung für Mädchen hielt sie für sinnlos, da deren zukünftige Aufgaben als Ehefrauen im Dienst an der Familie, am Ehemann und im karitativen Bereich liegen würden. Gegen alles, wofür Julia Stephen stand, kämpfte Virginia ein Leben lang an. Als ihre Mutter im Alter von 49 Jahren starb, erlitt die 13-jährige Virginia ihren ersten psychischen Zusammenbruch. Der Vater, Leslie Stephen, war ein Schriftsteller, bedeutender Historiker und Alpinist, dem mehrere Erstbesteigungen in den Schweizer Alpen gelangen. Er lehnte im Gegensatz zu seiner Frau religiöse und gesellschaftliche Doktrinen ab. Bei der Ausbildung für seine Töchter konnte er sich aber nicht durchsetzen. Virginia und ihre Schwester Vanessa durften nicht zur Schule und Universität gehen wie ihre Brüder. Virginia wurde vom Vater unterrichtet, später erhielt sie Privatunterricht in Griechisch. An ihre Freundin Vita Sackville West schrieb sie später: Keine Schule. Allein zwischen den Büchern meines Vaters umherirrend. Nie eine Chance, all das mitzubekommen, was an den Schulen vor sich geht. Bälle werfen, Schabernack treiben, Slang, Vulgarität, Szenen, Eifersüchteleien. Nur wütende Auseinandersetzungen mit meinen Halbbrüdern und Spaziergänge bis zur Erschöpfung mit meinem Vater. Ihren Weg als Schriftstellerin konnte Virginia erst beginnen, als der übermächtige, überpräsente Vater tot war. Mehr als 2 Jahrzehnte nach seinem Tod schrieb sie rückblickend: Vaters Geburtstag. Er wäre 96 geworden, wurde er aber glücklicherweise nicht. Sein Leben hätte meines vollständig beendet. Was wäre geschehen? Kein Schreiben? Keine Bücher? Undenkbar. Virginia wuchs mit den 3 leiblichen Geschwistern Vanessa, Adrian und Toby sowie 4 Halbgeschwistern aus früheren Ehen ihrer Eltern auf. Ihre Kindheit und Jugend war geprägt von den traumatischen Erfahrungen des Missbrauchs und des Todes. Von ihren 2 Stiefbrüdern wurde sie sexuell genötigt. Der früheste Vorfall ereignete sich, als Virginia 6 Jahre alt war. Auch als junge Erwachsene wurde sie von einem ihrer Stiefbrüder massiv bedrängt. Ähnlich belastend waren die Verlusterfahrungen, mit denen sie sehr früh konfrontiert wurde. Nach dem Tod der Mutter starben in kurzen Abständen ihre geliebte Halbschwester, der Vater und schließlich ihr Lieblingsbruder Toby. 1906, mit 24 Jahren, hatte sie 4 enge Bezugspersonen verloren. So erlebte Virginia ihre Kindheit und Jugend als unsicher und bedrohlich. Sie wuchs in emotional instabilen Verhältnissen auf, in denen ihre 2 Jahre ältere Schwester Vanessa der wichtigste Mensch für sie wurde. Auch nach dem Tod des Vaters erlitt Virginia einen Zusammenbruch und unternahm einen Selbstmordversuch. Dann begann sie zu schreiben. Der erste Text für eine Veröffentlichung war die Biografie ihres Vaters. Es folgten literarische Rezensionen. Ihr Stil unterschied sich von Anfang an von dem der autoritativen viktorianischen Rezensenten, wie ihr Vater einer gewesen war. Sie schrieb essayistisch, oft witzig und satirisch. Sie schrieb nicht als Expertin über Literatur, sondern als gewöhnlicher Leser, wie sie ihre spätere Essaysammlung betitelte. Bloomsbury. Wichtig wurde für Virginia Woolfs literarische Entwicklung eine Clique junger Männer, die als Bloomsbury-Gruppe bekannt wurde. Treffpunkt war das Haus der Stephen-Geschwister, in dem sie nach dem Tod ihrer Eltern im Londoner Stadtteil Bloomsbury lebten. An den Diskussionen der jungen Intellektuellen nahmen Virginia und Vanessa, meist als einzige Frauen, gleichberechtigt teil. Über die Männer der Bloomsbury-Gruppe, viele von ihnen Cambridge-Absolventen und Mitglieder einer wohlhabenden intellektuellen Elite, machte sich Virginia mit leichtem Spott lustig. In ihrem Roman Jacobs Zimmer werden sie als belesene, weltfremde, eingebildete und frauenfeindliche Idealisten charakterisiert. Die Gruppe hatte kein Programm, ihnen gemeinsam war die Ablehnung der viktorianischen Ordnung ihrer Eltern. Sie konfrontierten die englische Kultur mit den neuen Ästhetiken der europäischen Kunst, mit Themen wie Psychoanalyse und neuen Ansätzen in Ökonomie und Politik. 1912 heiratete Virginia den etwas mehr als 1 Jahr älteren Schriftsteller und Journalisten Leonard Woolf, auch er ein Mitglied der Bloomsbury-Gruppe. Leonard wollte ebenso wie Virginia Romane schreiben, gab die Literatur aber bald auf und arbeitete als politischer Journalist und Herausgeber. Virginia und Leonard lebten eine ungewöhnliche Ehe, in der es keine Sexualität gab, aber große Zuneigung und auch Zärtlichkeit. Leonard sorgte sich ein Leben lang um Virginias Gesundheit. Aus Furcht vor ihrer psychischen Krankheit entschieden sie sich, auf Kinder zu verzichten, was Virginia später sehr belastete. Während sie an ihrem ersten Roman arbeitete, war der Druck, der auf ihr lastete, so groß, dass sie mehrere Zusammenbrüche erlitt. Leonard Woolf schrieb später: In der manischen Phase war sie außerordentlich erregt. Ihr Geist arbeitete fieberhaft. Sie redete viel und unzusammenhängend. Sie hatte Halluzinationen und hörte Stimmen. Und sie wurde aggressiv gegenüber den Krankenschwestern. Bei ihrem dritten Anfall hielt diese Phase mehrere Monate an und endete damit, dass sie für 2 Tage ins Koma fiel. In der depressiven Phase versank sie tief in Melancholie und Verzweiflung, sprach kaum, weigerte sich zu essen und beharrte darauf, dass sie selbst an ihrem Zustand schuld sei. Auf dem Höhepunkt dieses Stadiums unternahm sie Freitodversuche. In einem Akt größter Anstrengung gelang es ihr, ihren ersten Roman zu beenden, Die Fahrt hinaus. Erzählt wird von einer jungen Frau, die nach Südamerika reist, in einem fiktiven Ort verschiedenen Menschen begegnet, allerlei Verwicklungen und Liebeshändel erlebt und schließlich nach einem Ausflug erkrankt und stirbt. Nach der Veröffentlichung des Romans 1915 schrieb Virginias Freund, der Schriftsteller Lytton Strachey: Ich las das Buch mit atemlosem Vergnügen. Ich glaube nicht, dass ich je die Lektüre eines Buches so genossen habe. Und es hat mich überrascht. Natürlich hatte ich Witz und Erlesenheit erwartet, das, was die Leute Brillanz nennen. Doch das ist ein dürftiges Wort. Aber es verblüffte mich, solch eine wundervolle Dichte zu finden. Oh, es ist sehr, sehr unviktorianisch. Schon dieser erste, noch konventionell konstruierte Roman wurde von den Zeitgenossen als unviktorianisch, also als modern und ungewöhnlich empfunden. Virginia Woolf war zu keinerlei Kompromissen bereit, was sie für ein Nischendasein ohne Verlag, ohne Veröffentlichungsmöglichkeiten zu prädestinieren schien. Doch das Jahr 1917 brachte die Wende. Ich kann als einzige Frau in England schreiben, was ich will. Der Verlag The Hogarth Press. Den entscheidenden Schritt zu einer Existenz als Autorin unkonventioneller, experimenteller Werke machte Virginia im Frühjahr 1917, als sie mit Leonard eine kleine Druckerpresse kaufte. Dies war der Beginn des eigenen Verlages The Hogarth Press. Ursprünglich hatte Leonard beabsichtigt, eine handwerkliche Tätigkeit für Virginia zu finden, die ihren Geist beruhigen und sie ablenken sollte. Und tatsächlich stürzte sie sich begeistert in die Arbeit des Druckens, des Setzens und Bindens. Mit Ausnahme der Abrechnungen war sie an allen Arbeitsschritten der Buchherstellung beteiligt. Virginia musste unabhängig sein von Verlegern und Lektoren, damit ihr das Schicksal anderer unkonventioneller Schriftsteller erspart blieb, die wie der gleichaltrige James Joyce von Verlag zu Verlag ziehen und ihre Werke anbieten mussten, die Kompromisse eingehen mussten, um veröffentlicht zu werden. Mit der Etablierung der Hogarth Press hatte Virginia die vollständige Kontrolle über ihre Werke, von der ersten Konzeption über die Druckfassung bis zur Buchgestaltung. Die Bedeutung der Hogarth Press für ihr Leben und ihr Schreiben war außerordentlich. Ab 1917 wurde, mit einer Ausnahme, jedes ihrer Bücher bei der Hogarth Press veröffentlicht. Sie begann, neuartige Geschichten zu konzipieren. Sie kam in Kontakt zu anderen modernen Autoren, die wie Catherine Mansfield oder T.S. Eliot von der Hogarth Press veröffentlicht wurden. Durch die Tätigkeit im Verlag wuchs ihr Verständnis für die Basis, die der kreativen Arbeit von Frauen fehlte. Es war nicht nur das Geld und das eigene Zimmer, wie sie in ihrem späteren berühmten Essay postulierte, es waren auch die Produktions- und Vertriebsmittel, die sie für ihre Werke benötigten. Ohne Rücksicht auf kommerziellen Erfolg oder auf konventionelle Normen der Literatur konnte Woolf nun ihre Werke nicht nur schreiben, sondern auch sofort veröffentlichen. Jacobs Zimmer, oder? Ich glaube, noch nie hat mir das Romanschreiben so viel Spaß gemacht. Der Schreibprozess, meine ich. Mit Jacobs Zimmer, dem ersten ihrer experimentellen Romane, mit dem sie im April 1920 begann, brach Virginia Woolf zu ganz neuen Ufern auf. Ich stelle mir vor, dass die Methode diesmal vollständig anders sein wird. Kein Gerüst, kaum ein Baustein erkennbar. Alles im Halbdunkel. Erzählt wird die Lebensgeschichte eines jungen Mannes, Jacob Flanders. Der Roman zeigt Stationen aus Jacobs Leben. Als Kind spielt er im Urlaub am Strand. Als Student geht er aufs College nach Cambridge. Er verlässt das College und zieht nach London. Er hat Affären, Freundschaften mit anderen jungen Männern. Er liest in seinem Zimmer Klassiker der griechischen Antike. Er reist nach Italien und Griechenland. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, verliert sich seine Spur. Am Ende erfährt man, dass er gefallen ist. Gestorben, wahrscheinlich, wie sein Nachname andeutet, auf den Schlachtfeldern in Flandern. Virginia Woolf geht davon aus, dass wir von der Wirklichkeit, zum Beispiel der Realität einer Figur, fast gar nichts wissen. Der Versuch, Menschen in ihrer Gänze zu erfassen, ist zwecklos, heißt es im Roman. Wir können nur einzelne Facetten, einzelne Fragmente, Splitter oder Momentaufnahmen wahrnehmen. Jacobs Zimmer wird daher zu einer Montage unzusammenhängender Szenen, die in keiner linearen Abfolge stehen, sondern wie Schnappschüsse aneinander montiert werden. Woolf befreit sich von den Zwängen realistischen Erzählens. Die Szenen werden, fast wie zufällig, aus dem Leben der Figuren gegriffen und knapp skizziert. Kein Ereignis ist entscheidend für die Handlung oder die Figurenentwicklung. Nichts wird erklärt oder erhält eine besondere Bedeutung. Auf diese Weise entsteht ein sehr dichtes Textgewebe, bei dem jeder Satz, jedes Wort wichtig wird. Dass es keine lineare Handlungsführung gab und die Hauptfigur Jacob im Dunkeln und unergründlich blieb, überforderte viele Leser des Romans. Deren Reaktionen sah Woolf beim Schreiben voraus. Also was werden Sie zu Jacob sagen? Verrückt, nehme ich an. Eine zusammenhanglose Rhapsodie. Im Gegensatz zum klassischen Bildungsroman gibt es keine Entwicklung der Hauptfigur. Jacobs Lebensweg führt nicht zu einem Ziel oder einer Erkenntnis. Am Ende seiner Biografie steht der sinnlose Tod, mit dem alles abrupt abbricht. Jacob sieht sich, ähnlich wie die Cambridge-Absolventen in Virginias Freundeskreis, in der Nachfolge der griechischen Antike. Die folgenden Ausschnitte entstammen einer Hörspielproduktion des Bayerischen Rundfunks von 2012. Regie Katja Langenbach. Sie fühlen sich überlegen und groß. Sie glauben, alles zu wissen, zu können und zu kennen. Jede Sünde, jede Leidenschaft und Freude. Die Zivilisation blüht um sie herum wie ein Blumenfeld. Sie müssen nur lospflücken. Glaubst du, irgendwer weiß, was die Griechen wollten? Keiner außer uns. Wir sind die Besten. Merkwürdig. Diese Griechenland-Sehnsucht, wenn man es genau bedenkt. Was versteht Jacob schon davon? Kann mal eben genug lesen, um durch eines der Stücke zu stolpern. Von alter Geschichte weiß er nichts. Und trotzdem glaubt er jetzt, als er nach London hinunterwandert, unter ihm klänge das Pflaster des Wegs zur Akropolis. Denn die Idee von Athen war nach seinem Geschmack. Frei, kühn und edel. Jacob geht als Mitglied der gehobenen Mittelschicht den für diese privilegierte Klasse vorgegebenen Weg. Alles in seinem Leben sind traditionelle Schritte hin zu einer erfolgreichen Karriere in der Gesellschaft. Dazu gehört auch, dass er nichts Wesentliches sagt, sich nicht festlegt, von diesem vorgegebenen Kurs nicht durch besondere eigene Meinung oder Leidenschaften abweicht. Seine Gedanken und Empfindungen bleiben verborgen. Woolf wollte vermeiden, dass die Leser Jacobs Innenwelt kennenlernen. Alles, was wir erfahren, sind Reaktionen anderer auf ihn. Auch die Gespräche, die er mit seinen Freunden führt, werden nur in kurzen Satzfetzen wiedergegeben. So ist es nur schwer möglich, sich mit der Hauptfigur zu identifizieren. Die Erzählstimme, sie gehört anscheinend einer Frau, ist den Roman überständig präsent. Sie ist neben dem nahezu stummen Jacob die zentrale Figur des Romans. Sie ist nicht allwissend, auch sie kann nur spekulieren. Sie kommentiert die Unmöglichkeit des Unterfangens, jemand anderen wirklich zu kennen oder zu verstehen. Was wir alles weglassen müssen, weil wir es nicht richtig hören konnten oder weil es einfach zu langweilig war. Was bleibt, sind Vermutungen über Jacob. Und trotzdem schwirren wir so fasziniert um ihn herum. Diese Erzählstimme steht Jacobs Lebensmuster kritisch gegenüber. Sie berichtet mit einer Mischung aus Spott, Ironie, manchmal sogar Unmut über ihn. So kritisiert sie seine Haltung zu Frauen, die für ihn dumme, unbekannte, dennoch begehrenswerte Wesen darstellen. Als Jacob einen Gottesdienst in Cambridge besucht, sinniert er darüber, ob Frauen in der Kirche zugelassen werden sollten. Keiner würde je auf den Gedanken kommen, seinen Hund mit in die Messe zu führen, egal wie gut er erzogen ist. Oh Gott, wie furchtbar. Ein Hund zerstört die Andacht komplett. Genau wie die Frauen, denkt Jacob. Weiß der Himmel, warum das so ist. Auf jeden Fall sind sie wahnsinnig hässlich. So lernt man hier denken. Die Benachteiligung, die Frauen von der Gesellschaft erfahren, durchzieht als lebenslanges Thema die Werke Virginia Woolfs. Jacobs Zimmer ist auch ein Buch der Trauer. Die Erfahrung von Verlust und Tod wird im Roman immer wieder über Bilder von Gräbern, Totenschädeln oder Totenkopffaltern vermittelt. Woolf schrieb nicht nur eine Elegie auf den Tod ihres geliebten Bruders Toby, der vor dem Krieg an einer Typhusinfektion starb. Der Roman ist auch eine Elegie auf die jungen, begabten Männer, die im Ersten Weltkrieg ihr Leben ließen. So wird er zu einem Antikriegsbuch, das den Krieg zwar nicht explizit darstellt, aber die Bedrohung dennoch untergründig ständig spüren lässt. Völlig unspektakulär endet Jacobs Geschichte. Er verschwindet einfach aus dem Blickwinkel der Erzählung. So ein Durcheinander. Und was soll ich mit denen machen? Da steht Betty Flanders. In der Hand Jacobs alte Schuhe. Jacobs Zimmer erschien 1922, dem für die Geschichte der englischsprachigen Literatur so wichtigen Jahr, in dem auch James Joyce' Roman Ulysses und T.S. Eliots Gedicht The Wasteland herauskamen. Virginia Woolf gelangte mit Jacobs Zimmer zu ihrer literarischen Sprache. Ich habe keine Zweifel daran, dass ich herausgefunden habe, wie ich es schaffe, mit 40 etwas in meiner eigenen Stimme auszudrücken. Und das interessiert mich so, dass ich auch ohne Lob weitermachen kann. Nun begann die produktivste Phase in ihrem Leben. In dem Jahrzehnt von 1922 bis 1931 schrieb sie ihre wichtigsten experimentellen Romane. In dieser Dekade wurde sie berühmt. Sie erreichte einen immer größeren Leserkreis und konnte schließlich von ihren Einnahmen ihr und Lennarts Leben finanzieren. Sie wurde nun als wichtige Schriftstellerin der Moderne wahrgenommen. Mrs. Dalloway. Angenommen, ich könnte einem fertigen und komponierten Werk die Eigenschaft einer Skizze erhalten. Das ist mein Bestreben. Jacobs Zimmer war noch nicht erschienen, da arbeitete Virginia Woolf schon an ihrem nächsten Werk. Es sollte ein großer Roman werden, dessen ursprünglicher Titel The Hours erst kurz vor Beendigung in Mrs. Dalloway geändert wurde. Der Roman beginnt, wie viele ihrer Werke, völlig unvermittelt. Mrs. Dalloway sagte, sie würde die Blumen selber kaufen. Es ist ein Mittwoch, Mitte Juni 1923. Ein schöner Sommertag in London. Clarissa Dalloway, eine Dame der Oberschicht, hat für den Abend zu einer Party geladen. Den ganzen Tag über ist sie mit Vorbereitungen beschäftigt und schweift in Gedanken immer wieder zurück in die Vergangenheit. Am Ende des Tages findet die große Party im Haus der Dalloways statt. Es ist ein Mittwoch, Mitte Juni 1923. Der Kriegsheimkehrer Septimus Warren Smith wird gequält von traumatischen Kriegserinnerungen. Er zeigt Symptome einer bipolaren Störung, Symptome, die denen ähneln, die Virginia Woolf während ihrer psychischen Zusammenbrüche erlebte. Wahnvorstellungen, Stimmen hören, Euphorie und Selbstmordgedanken. Seine Ärzte, vor allem der arrogante Psychiater Sir William Bradshaw, sind nicht fähig, mit seiner Krankheit umzugehen. Die einzige Behandlungsmöglichkeit scheint für sie Ruhe, gute Ernährung und die Einweisung in eine geschlossene Anstalt zu sein. Dem entzieht sich Septimus am Abend dieses Tages durch seinen verzweifelten Selbstmord. Virginia Woolf lässt ihre beiden Hauptfiguren nicht aufeinandertreffen. Erst am Ende des Romans, bei der Party der Dalloways, führt sie die zwei Handlungsstränge zusammen, als Sir William Bradshaw, einer der Gäste, vom Selbstmord des Septimus Smith erzählt. In Mrs. Dalloway beschreibt Woolf die Empfindungen, Erinnerungen und Eindrücke der Hauptfiguren an diesem einen Tag. Die Erzählung springt nicht nur zwischen den Geschichten der beiden Hauptfiguren hin und her, sondern auch zwischen den zeitlichen Ebenen der Vergangenheit und Gegenwart und zwischen der inneren und der äußeren Perspektive der Figuren. Die Konzeption ist komplex, denn zu Clarissa und Septimus treten weitere Personen hinzu und die Perspektive erweitert sich. Ich will mich mit Leben und Tod beschäftigen, Gesundheit und Wahnsinn. Ich möchte das Gesellschaftssystem kritisieren und zeigen, wie es funktioniert. Mehr noch als Jacobs Zimmer ist Mrs. Dalloway ein Buch gegen den Krieg und seine verheerenden Folgen. Das Schicksal des Kriegsheimkehrers Septimus ist eine einzige Anklage gegen das Desinteresse und die Ignoranz, mit der die Nachkriegsgesellschaft mit ihren ehemaligen Helden umgeht. Mit dieser Figur stellt Wolf die Wahrnehmung eines psychisch Kranken dar, etwas, was sehr viel mit ihr und ihren eigenen Ängsten zu tun hatte. Natürlich strengt mich der Teil über den Wahnsinn so an, lässt meinen Geist so schrecklich schielen, dass ich es kaum ertragen kann, mich die nächsten Wochen damit zu beschäftigen, schreibt sie im Juni 1923 in ihr Tagebuch. Stilistisch findet sie in Mrs. Dalloway einen Weg, die mentalen Landschaften ihrer Figuren abzubilden. Es hat mich ein Jahr des Herumtastens gekostet, bis ich das entdeckt habe, was ich mein Tunnelverfahren nenne, mit dem ich die Vergangenheit in Teilen erzähle, so wie ich sie brauche. Das ist meine wichtigste Entdeckung bis jetzt. Wolf schafft ein Netz aus Gegenwärtigem und Vergangenem, Innerem und Äußerem. Ich grabe wunderschöne Höhlen hinter meinen Figuren. Die Idee ist, dass die Höhlen sich verbinden und jede im aktuellen Moment ans Tageslicht kommt. Diese Höhlen sind die Erinnerungssplitter, die in die Vergangenheit führen. So entstehen mehrdimensionale Gewebe des Bewusstseins der Figuren, wobei es Wolf schafft, diese Textgewebe über ihre Bild- und Metaphernsprache miteinander zu verbinden. Im Oktober 1924 beendet sie den Roman. Nun, da sie eine Methode gefunden hat, die Innenwelten ihrer Figuren darzustellen, steigt sie mit ihrem nächsten Roman Zum Leuchtturm hinab in die Höhlen der eigenen Vergangenheit. Vaters Wesen soll darin vorkommen. Und Mutters. Und die Kindheit. Und all die Dinge, die ich zu behandeln versuche. Leben, Tod und so weiter. Sehr, sehr unviktorianisch. Virginia Woolf, Pionierin der literarischen Moderne. Von Mira Alexandra Schnorr. Mit Katja Bürkle, Beate Himmelstoß, Florian Fischer, Johannes Hitzelberger, Peter Veit. Technik Regina Stärke. Realisation Mira Alexandra Schnorr. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013. Redaktion Katharina Agathos.